Wir wollen mehr Demokratie wagen. You must remember this. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 29. März 1960. Heute vor 60 Jahren wurde der norwegische Kriminalschriftsteller Jo Nesbø geboren. Michael Kruse. Seine Karriere als Krimi-Autor zeichnet sich schon in der Schule ab. Die Klasse soll einen Aufsatz schreiben. Thema: Ein schöner Tag im Wald. In der Geschichte, die der kleine Jo sich ausdenkt, kommt allerdings keiner lebend aus dem Wald zurück. Jos Lehrerin erkundigt sich daraufhin besorgt bei seiner Mutter, ob daheim bei den Nesbøs alles in Ordnung sei. And I would write that essay, Nice Day in the Woods, only in my essay nobody would come back. And so my teacher would actually call my mother and ask if everything was okay at home. Eigentlich will Jo Nesbø Fußballprofi werden. Als Jugendlicher spielt er sogar in der ersten norwegischen Profiliga. Doch ein Kreuzbandriss beendet die Karriere, bevor sie begonnen hat. Also macht Nesbø eine Ausbildung als Kaufmann, arbeitet als Aktienhändler und entdeckt nebenbei die Musik. Mit der Band Die Derre erobert er die Charts und wird zum Popstar in Norwegen. Jeg skriver fra en havneby i et land dypt i sør. Mitte der 90er Jahre nimmt sich Jo Nesbø eine Auszeit und reist nach Australien. Um sich auf dem langen Flug die Zeit zu vertreiben, entwickelt er das Konzept für einen Krimi. In Australien angekommen, sieht er von Land und Leuten wenig, denn die 4 Wochen verbringt er damit, seinen ersten Roman zu Ende zu schreiben. Im Mittelpunkt steht Kommissar Harry Hole aus Oslo, ein Einzelgänger mit einem schweren Alkoholproblem, der meist äußerst brutale Mordfälle zu lösen hat. Gestern Nacht ist eine Frau verschwunden. Wir haben gerade ihre Leiche gefunden. Und der Kopf fehlt. Rund 20 Millionen Bücher hat Jo Nesbø verkauft. Sein 12. Krimi um Kommissar Harry Hole wurde im vergangenen Jahr auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Willkommen zu einem Abend mit einem der erfolgreichsten norwegischen Autoren. Seine Bücher werden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Begrüßen Sie jetzt bitte ganz herzlich den König des Nordic Noirs, Jo Nesbø. Nach so viel Mord und Totschlag gönnt sich Jo Nesbø hin und wieder etwas Abwechslung und schreibt Kinderbücher. Auch mit Erfolg, versteht sich. Der Held seiner Geschichten ist der etwas schräge Erfinder Dr. Proktor. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Dr. Proktors Pupspulver. Jo Nesbø, norwegischer Autor von Kinderbüchern und natürlich Kriminalromanen, wird heute 60 Jahre alt. As time goes by. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.